keine denn so und keine wie die. Und steht Marie, Marie, am Fenster vis-à-vis. Schau ich hinüber und sie schaut drüber, doch weiter kommen wir nie. Marie, Marie, du hast mir angetan, aber spät und früh schau ich dich an, wie du mir die Blicke. Marie, Marie, warum kommst du denn nie? Bei Mondenschein ist um mir, du kleine Marie. Angetan, aber spät und früh schau ich dich an, wie du mir die Blicke.